S2, Spielzeit. Erfindungen, Spiegel und Park. Hörstück von Martin Burkhardt und Johannes Schmölling. Man mache die Probe. Man lasse einen König ganz allein. Ohne irgendeine Befriedigung der Sinne. Ohne dass sein Geist von irgendeiner Sorge beschwert wird. Ohne Gesellschaft und ohne Zerstreuung. Mit aller Muße an sich denken. Und man wird sehen, dass ein König ohne Zerstreuung ein Mensch voller Elend ist. Daher vermeidet man das auch sorgfältig. Und unfehlbar wird es in der Umgebung der Könige stets sehr viele Leute geben, die darüber wachen, dass ihren Geschäften die Zerstreuung folgt. Und die all ihre Mußestunden beobachten, um ihnen Vergnügungen und Spiele zu bieten, damit keine Leere entsteht. Das heißt, dass sie von Personen umgeben sind, die bewundernswert sorgfältig darauf achten, dass der König nicht allein und in der Lage sei, an sich selbst zu denken. Da sie wohl wissen, dass er elend sein wird, so sehr er auch König ist, wenn er daran denkt. Blaise Pascal, Gedanken. Rien de nous nouveau, de nouveau. C'est une espèce de coquetterie de faire remarque qu'on ne fait jamais. Il y a des gens qui ressemble au vous devine quand ne chante quand terre tombe. Quelqu'un bien quand nous disait de nous, on est nous après. Rien de nouveau. Liebhaber der Grabenlinie und der frischen Luft. Und unempfindlich, hopsasa, gegen Nässe, Kälte, Überhitzung. Wohltemperiert und stets im Equilibrium. Zu Ross, auf höfischem Parkett, im Bett. Der Pflichten gegen sich und andere bewusst. Symmetriker und Formvollender. Karpfenzüchter, Hühnerhundehalter, zielgenauer Schütze. Überdies ein starker Esser. Salate, Suppen, Süßigkeiten und überreife, durch und durch gegorene Feigen. In enormer Zahl. Nach einer Jugend im Champagnerrausch, johe, im Strudel von Intrige, Ehrgeiz, sodomitische Verirrung, schlussendlich doch zu Ehrenpreis und Saal bei Tee bekehrt. Und bestenfalls ein Gläschen Blütenwasser von Orangen. Auf Eis gestellt. Bei der Sektion, die von Herrn Maréchal, dem Chirurgus, unserem Freunde, an unserem königlichen Leichnam vorgenommen, fand man uns unbeschadet. Das Innere tadellos. Magen, Eingeweide von enormer, supranaturaler Größe. Zumindest doppelt so groß, als wie man dies von einem gewöhnlichen Verblichenden nach Pflicht und Schuldigkeit hätte erwarten mögen. La Parisienne. La Parisienne. Et dans les coups. La Parisienne. Wir hätten ewig leben können. Und sind auch schon am Tag nach unserem Tode verkannt. Von der eigenen Brut aufs Schmählichste verraten. Louis César und Louis Alexandre. Pfui! Ja, selbst Louis Auguste hat unserer königlichen Vaterliebe als unwürdig sich erwiesen. Lesen Sie die Memoiren des Duc Saint-Simon. Dieses Herrn, der nur das Übelste von mir vermeldet. Seit der 421 folgende, wie die besagten Herren an unserem letzten Willen sich vergangen haben. Wie die eigene Brut das Testament und Kodizill uns annulliert. Wie sie mir Potzblitz aufs Grab geschissen. Die Religion und die geliebten Karpfenteiche frech verwüstet. Und mein Andenken tief und tiefer noch hinabgewürdigt haben. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, und ach und weh. Wie gerne würde ich euch mein Innerstes zu Füßen legen, wie es damals noch zu meiner Zeit die Sitte war. Einbalsamiert Herz, Niere, Leber, ja, selbst die Eingeweide fein säuberlich und appetitlich eingeweckt. Ein König ganz im Glas. Niemand ist König von Natur. Wir beispielsweise sind von der Natur eher vernachlässigt, zu klein geraten. Das ist die Kunst. Aus Kleinwuchs Größe machen. Den Nachteil der Konstitution umzumünzen, sich zu erhöhen und zur Größe aufzuschwingen, wo Natur erniedrigt hat. Kurzum, auf der Widernatürlichkeit unseres Kleinwuchses zu beharren. Von daher ein gewissermaßen naturwidriges, anmaßendes Wesen. Und möglicherweise ein Talent, ein gewisses theatermacherhaftes Talent, von Gottes Gnaden von oben herabzuscheinen. Sich nicht das Geringste anmerken zu lassen. Unter uns. Von Natur aus ist jeder Idiot königstauglich. Schlummert in jedem Familienvater ein gewissermaßen abgedankter Monarch. Der feine Unterschied ist, das, was uns zum Königtum prädestiniert, ist die Einsicht in die vollendete Naturwidrigkeit der Königsmaschine, ist die Einsicht in die Absurdität, die von uns verlangt, wider alle Natur, über allen anderen zu thronen, sie nicht merken zu lassen, dass wir kein Günstling der Natur, sondern ihr Bastard sind. Ein König wider alle Natur. Agréable. J'ai découvert et dans le fait, mon propre. Il me reste mon bien de faire. Oh, Wir hätten, so behauptet der Herr Saint-Simon, auf Seite 379-80 uns ein Vergnügen daraus gemacht, die Natur zu tyrannisieren, sie mit dem Aufgebot von Kunst und Geld zu bändigen. Das nenne ich keck. Das nenne ich ausverschämt, dass dieser Strizi uns der Tyrannei bezichtigt. Uns, die wir nichts mehr geliebt, nichts mehr befördert haben als unsere Karpfen, unsere Hühnerhunde. und diesen, unseren königlichen Hinterhof. Ist es nicht wahr, dass wir Natur zu einem wahren Paradies geadelt haben? Dass wir den Sumpf entsumpft? Dass wir den Wildwuchs ausgemerzt? Ratzfratz! Das Hinterwäldlerisch in die Zucht genommen? Es unserer strengen Schulung zugeführt? Wir den knospenfrischen Zögling mit klarem Blicke okuliert, pikiert, veredelt, mit Geradigkeit und Maß und Proportion beschnitten und auf diese Art und Weise ihn unserem strengen Sinn erträglich erst, wenn man so will, ihn stubenrein gemacht. Ha! Unschuldige Natur! Das ist der Tritt in einen Haufen Hundescheiße! Nein. Bloß stumpfen, blöden Sinnes ist. Da hat mit uns Kultur den Weg ins Freie sich gebahnt. Parterres, Bosquets, Galerien, Wandelgänge, Säulenkolonnaden, Laubenkabinette, Blumenornamente, Kaskaden, Grotten, Labyrinthe. Oh, ich erzittere, wenn ich daran denke. Ah. Der Kiesel. Das leichte Schaukeln, wenn man uns in unserem Rollstuhl durch den Park gefahren, wenn der Geruch von Wasserspielen in den Bäumen hing und über uns nichts war als Himmel, himmelsblau und eine Sonne, die auf das königliche Haupt uns fiel, die uns mit Heliossenstrahlen die Krone aufsetzte. Und im Lockenhaar unserer Perücke spielte. Und wie dann unversehens der Blick eines Cupido uns traf. Oh, es gibt nichts Erhebenderes, als unter Göttern Lust zu wandeln, ihre Luft zu atmen und in ihren Götterblicken sich gespiegelt wissen. Nichts Appetitanregenderes als die Brüste einer Venus, der keusche Schrecken der Persephone oder die Lüsternheit, mit der ein Bacchus aus dem Gebüsch der wilden Triebe sein Glas erhebt. Oh, man muss Hunger haben. Fröhlich sein, mit Appetit und guter Laune essen, Fasan, Burgunder, Spezereien, sonst sind wir zutiefst versteppt. Gleichgewicht gestört und folglich aus der Bahn geworfen. Wir ertragen alles ohne Murren. Aber nicht, dass irgendein dahergelaufener Domestik und sei es auch Monsieur, der eigene Bruder, uns den Appetit verdirbt. Wie müde bin ich doch des Vorurteils, dass wieder Lust gefrönt. Dass wir das eigene Pläsier dem Wohle unserer Untertanen vorgezogen hätten. Lieben Sie den Herrn Foucault. Ein Bauernschmarrn ist's, zu glauben, dass das Geschäft der Repräsentation nichts sei als eitel Sonnenschein. Ein Kinderspiel für selbstgefällige Infanten. Oh nein. In Wahrheit sind wir grad so souverän und allgewaltig wie ein Theatermacher, der sich nach Kräften müht, die ihm vom Zufall anvertraute Schar aus Laienspielern aus ihrer Wüstenei herauszuführen. Aus Inzucht, Stumpfsinn, gottgewollter Blödigkeit ein Fünkchen Hoffnung zu filtrieren. Den Mangel an Talent und Geist zum Mindesten so weit zu überbilden, dass er nicht gleich aus jeder Geste, aus jedem Worte uns entgegenblökt. Ach Gott. Es gibt nichts Ärgeres als jenen Pädagogenwahn, der uns im Jammergültnis einer Bauernträne, bei deren Anblick wir getrost das letzte Fünkchen Hoffnung fahren lassen könnten, ein Fünkchen Lebensgeist, ein Fünkchen Hoffnung wähnen lässt, trotz alledem, sodass wir unverdrossen das grause Spiel durch guten Rat und gute Miene zu verbessern suchen. Nur um schlussendlich am Ende unserer Künste angelangt, uns eingestehen zu müssen, dass unsere Macht auch ihre Grenzen hat. Dass wir, wie sehr wir uns auch darum mühen wollen, einen Stammler nicht zum Rhetor wandeln und einem Fischblut nicht die Leidenschaft einträufeln können. Gar nicht zu sprechen von den Misslichkeiten, dem Drumherum, das unser tägliches Geschäft begleitet. Die Eifersüchteleien, die Kabalen, die Intrigen, die Diplomatie, die es erfordert, das Talent des einen zu befördern, ohne gleich die Eifersucht des anderen zu erregen. Das Feingefühl, das es verlangt, die ramponierte Schönheit in jenes Fach hinüberzugleiten, das ihr geziemt. Und andererseits das Risiko zu wägen, das darin liegt, dass wir, wenn wir der Heroine die ewige Jugend garantieren, im Gegenzug den Aufstand der Stadt des Deriris gehen. Zu schweigen von der Evidenz, mit der die Feuer und die Wasserwerker uns auf dem Trockenen stehen lassen können. Bei Gott. Wie gern hätte ich die Karpfenzucht dem Amt des Bärenführers vorgezogen. Ein Leben auf dem Lande. Ah, ein kleines, ein stilles, beschauliches Glück. Les yeux agréables et les autres désagréables. Jusqu'à ce que nous nous avons un boss. Nous avons. Dès que nous sommes. Nous avons. Que nous y aiderons un peu. Ce que nous ne sommes pas. Que nous y aiderons un peu. Que nous y aiderons un peu. Tief in uns ein Philosophentier entdecken, mit einem großen, grünen, grässlichen Blick und einem Knochen zwischen den Lefzen. Hüte dich. Ah, hüte dich. Das ist die Versuchung der Philosophie. In jedem König steckt ein solches Untier, ein Bücherwurm, der an unserem allzu großen, allzu aufgeklärten Herzen sich genährt und der nunmehr, da unser Widerstand erlischt, uns einzureden sucht, dass wir das unglücklichste aller Menschenkinder sind. Ein Gespenst, das augenblicklich, kaum dass man ihm den Königsmantel abgestreift, auseinanderfallen wird. Wie nichts. Bum bam bei. Die Katz mag keine Eier. Ich bitte dich herzinniglich, oh, glaub ihm nicht, denn glaubst du ihm, so wird er dich um Kopf und Kragen reden, um Ordensband und Gravität. Er wird das Blaue dir vom Himmel schwatzen, dich in den Staub der Bibliothek, in jenes Schattenreich hinunterziehen, wo alles sich zersetzt, zergliedert, auseinanderfällt, wo Buchstaben mit Buchstaben kopulieren und wo die Schamesröte der Natur schon längst dem Friedhofsdämmer der Vernunft gewichen ist. Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, das soll und darf nicht sein. Doch ach, die Greise geben gern gute Lehren, nur um darüber sich hinwegzutrösten, dass sie nicht mehr dazu imstande sind, ein schlechtes Beispiel abzugeben. Eia, Popeia. Wie lecker ist unsere Madame. Alte Weiber essen viel, junge müssen fasten. Nous avons tous assez de force pour supporter. Oh. Nous avons tous assez de force pour supporter le mot à deux bruits. Faiblesse. La faiblesse. La faiblesse. Libéralement. Libéralement. De l'amour propre. Oh, le pays d'amour propre. Reste combien de terre? De terre? Continue. Ils font des mal. Ils font des mal. Sie hörten Erfindungen, Spiegel und Park. Hörstück von Martin Burkhardt und Johannes Schmölling. Es sprachen der König Gerd Warmeling, die Fremdenführerin Dorette Hugo, die Höflinge Helge Bechert, Anja Kirchlechner, Dirk Nolting und Iris Wegner. Realisation die Autoren. Produktion Peter Wirz 1993.